Let's turn to a number of places tonight. Heute wollen wir ein paar Orte in der Bibel erkundschaften. Turn to 2 Chronicles 20. Wir werden in die 2. Chronik 20 blättern. And then Isaiah 56. Und dann werden wir zu Jesaja 56. And then we'll go to Hebrews 10. Und dann zuletzt nach Hebräer 10. I want to read a verse from John chapter 14. Und beginnen will ich mit einem Vers in Johannes. But you can just listen. 14 und ihr könnt einfach nur zuhören. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, bless your word to our hearts. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort in unseren Herzen segnest. Give us insight. Gib uns Verständnis. We might learn tonight. Dass wir lernen würden heute to Abend. Walk with you. Um mit dir zu gehen. In a greater way. In einem noch größeren Art und Weise. In Jesus name. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Listen to this verse. Hör dir diesen Vers an. And then ask yourself whether you believe it or not. Und dann frag dich selbst, ob du diesen Vers glaubst oder nicht. And whatever you ask in my name, was immer du aber in meinem Namen bittest, that will I do. Das werde ich tun. That the Father may be glorified in the Son. Dass der Vater im Sohn verherrlicht werde. If you ask anything in my name, wenn du irgendetwas in meinem Namen bittest, I will do it. Werde ich das tun. Keep that in mind. Jetzt halte das in deinem Sinn. That's the basis of the message tonight. Das ist die Grundlage der Botschaft heute. The power of prayer. Die Kraft des Gebetes. We have had a prayer in the mornings now. Wir haben jetzt Gebet in der Früh immer. Tuesdays and Fridays. Am Dienstag und am Freitag. At 6:30. Um 6:30. We pray for about 15 minutes. Und wir beten so 50 Minuten. Last Friday Eric came in. Letzten Freitag ist der Eric gekommen. And he opened his mouth. Und er hat seinen Mund geöffnet. And he said, "Look, look." Schau. And I looked in his mouth. Und ich schaute in seinen Mund. And there was this big black thing under his tongue. Und da war eine riesige schwarze Sache unter seiner Zunge. And I said to him, und ich sagte, "Did you go to the hospital?" Bist du im Spital gewesen diesbezüglich? No. Nein, sagte er. I said, "You should go to the emergency room." Du solltest in die Notfallaufnahme gehen. He said, "I came for prayer." Ich bin zum Gebet gekommen. "Pray over me, please." Bitte bete für mich. So we started praying. Also haben wir gebetet. All of us, and then alle von uns. It came to my mind that yeah, I should pray for Eric. Ich sollte für Eric beten, dachte ich. And while I was praying for him, und während ich für ihn betete, his mouth got warm. These are his words. Das sind seine Worte. Sein Mund wurde warm. And suddenly, und plötzlich, something happened. Ist was passiert? He ran to the bathroom. Er ist aufs Klo gelaufen. And it was gone. Und es war weg. And Brett Howard saw it, right? Brett, that thing ugly or what? Oh. Der Brett hat's auch gesehen. Es war eine grausliche Sache. Was there anything in there afterwards? It was like a miracle. Es war ein Wunder. Es war plötzlich nicht mehr da. And I was thinking about that since then. Und darüber habe ich nachgedacht seitdem. I was more surprised than anybody. Ich war wahrscheinlich am allermeisten überrascht von allen. I thought, wow, it worked. Ich glaube, unglaublich, es funktioniert. Not that it couldn't work, nicht, dass es nicht funktionieren könnte. But oftentimes we did pray for other things and it didn't work. Aber oftmals haben wir für Dinge gebetet und es ist nicht passiert. In 2 Chronicles chapter 20, in der 2. Chronik 20, just a couple of verses here, nur ein paar Verse. Verse 1, and it came about that after this, that the sons of Moab and the sons of Ammon together with some of the Munites came to make war against Jehoshaphat. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon, um mit ihren Männern zum Kampf gegen Jehoshaphat zu ziehen. Then some came and reported to Jehoshaphat, saying, "A great multitude is coming against you from beyond the sea, out of Aram, and behold, they are in Hazahan Tamar." Hazahan Tamar, something like that. Und es kam und berichtete Jehoshaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres von Aram und siehe, sie sind schon gegen dich gezogen in Hazion Tamar. Yeah, something like that. And Jehoshaphat was afraid. Und Josaphat fürchtete sich. And turned his attention to seek the Lord. Und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn and zu suchen. And proclaimed a fast throughout Judah, all Judah. Und rief ein Fasten aus in ganz Juda. And here's the verse that struck me. Und da ist ein Vers, der mich berührt hat. So Judah gathered together to seek help from the Lord. Und Juda versammelte sich vor dem Herrn, um Hilfe zu suchen. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. And you can read the rest of the story. God did a great miracle. Und du kannst den Rest der Geschichte lesen. Gott hat ein großes Wunder vollbracht. We'll come back to that. Turn to Isaiah 56. Jetzt blättern wir zu Jesaja 56. From Wednesday night. Das ist vom Mittwochabend. Verse 7. Vers 7. Even those I will bring to my holy mountain. Selbst jene werde ich auf meinen heiligen Berg führen. And listen to this, make them joyful in the house, in my house of prayer. Und werde sie freudig machen in meinem Haus des Gebetes. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable on my altar. Und die Brandopfer werden annehmbar sein vor deinem Altar. For my house will be called a house of prayer for all the peoples. Denn mein Haus wird genannt werden ein Gebetshaus bei deinen Menschen. Now flip to Hebrews chapter 10. Und jetzt nach Hebräer 10. Anything you ask in my name, I'll do. Alles, was du in meinem Namen bittest, werde ich tun. And yet oftentimes nothing happens, it seems. Und oftmals, so scheint es, passiert nichts. Jehoshaphat was under attack. Jehoshaphat war unter Attacke und Angriff. And he called all of Judah to gather together. Und hat ganz Juda zusammengerufen, damit sie sich versammeln. Jesaja sagte, the Lord spoke through him and said, my house shall be called a house of prayer. Und der Herr sagte, mein Haus soll genannt werden ein Haus des Gebetes. There's something about doing things together. Es ist etwas Besonderes daran, wenn man Dinge gemeinsam tut. I'm inviting people from the church. Ich lade Leute ein von unserer Gemeinde. We're about 200 people in the church. 200 Leute sind wir in unserer Gemeinde. If each of us come just once a month to morning prayer. Wenn jeder einzelne von uns nur einmal im Monat zum Gebet kommt. Just once. Nur ein einziges Mal. Then we will average at least 25 people per morning prayer. Werden wir im Durchschnitt 25 Leute im Morgengebet haben. This is not under the law. Das ist nicht unter dem Gesetz. If you could hear the testimonies, wenn du die Zeugnisse hören könntest, we want to provoke you to jealousy. Würden wir dich gerne zur Eifersucht reizen. Because Tuesdays and Friday mornings have become the highlight of my life. Denn Dienstag und Freitagmorgen sind für mich die Höhepunkte meiner Woche. I look forward to them more than I do to service. Ich freue mich auf diese Gelegenheiten mehr als auf den Gottesdienst. Something about meeting together in the morning to pray. Es ist etwas Besonderes, wenn man sich gemeinsam in der Früh trifft fürs Gebet. And I think the key to John 14:13. Und ich glaube, der Schlüssel für Johannes 13:14. Is this, ist dieser, that he was talking to them. Dass zu ihnen sprach. He wasn't talking to one person. Hat nicht eine Person adressiert. I think the key is, whatever you ask, was immer ihr bittet, in my name. In meinem Namen. And I think the thing that we get wrong is we think it's directed toward an individual. Und das, was wir vielleicht missverstehen, ist, dass es vielleicht gemeint ist für ein Individuum. When he was talking to a group. Obwohl doch zu einer Gruppe als Ganze sprach. Whatever you ask in my name, was immer ihr als Gruppe in meinem Namen bittet, I will do. Werde ich tun. And this is the key to prayer. Und das ist der Schlüssel für das It's Gebet. Meeting together. Es ist das gemeinsame Beten. This coming together. Das gemeinsam Versammeln. Could you imagine being in heaven? Stell dir vor, du bist im Himmel. We finally get there. Wir sind da. And then we're going to the Bema seat. Und da gibt's den Richterstuhl Christi. And the angels say, und die Engel sagen, you'll have to wait, there's been a delay. Ihr müsst warten, es gibt eine Verzögerung. I don't know where the Lord is these days. He's somewhere. Und der Herr ist irgendwie nicht da. I mean, him and the Father took off about, er und der Vater sind irgendwie years ago, I don't even know where they are. Ein paar Jahren irgendwie weggefahren. I haven't seen the Father on his throne for at least und, for 3 years now. Für 3 Jahre habe ich nun den Vater auf seinem Thron nicht mehr gesehen. Jesus comes in once in a while, I see him, but it's hard to catch, you know. Jesus kommt herein, ist wirklich schwer zu kriegen, er ist sehr beschäftigt. Could you imagine getting to heaven, being in the New Jerusalem? Stell dir vor, du kommst in den Himmel, das neue Jerusalem. And we're looking at it in awe. Und wir sind völlig erstaunt. And then the Lord says, "Yes, yes, enjoy. I'll be back in about 7,000 years." Ja, freut dich daran. In 7,000 Jahren komme ich wieder. What do you mean you'll be back? Was heißt, du kommst wieder? Don't worry. A day with me is like 1,000 years. 1,000 years like a day. Mach dir keine Don't worry. Sorgen. In ein Jahr ist für mich 1,000 Jahre und umgekehrt, und ich komme einfach wieder. Wait a minute, Lord. Aber Herr, you're not going to be here? Du wirst jetzt nicht da sein. No, I made the New Jerusalem for you guys. You'll have a fun das time. Neue Enjoy. Jerusalem ist Manja. Für euch. Es ist für euch geschaffen. Es ist wunderschön. Erfreut euch daran. Yeah, there's a buffet out there and es ist ein Buffet da draußen. Eat all you want. I'll be back. Esst und trinkt. Ich komme zurück. But Lord, aber Herr, this was supposed to be together. Das war doch irgendwie ein gemeinsames geplant. I mean, heaven was all about you. Der Himmel ist doch eigentlich yeah, das ist yeah, doch du. Yeah, I know that. I know ja, that. Ja, but you ja, know, I'm busy. Das. I'm God. I run a universe. Ich Gott, das Universum, das sind Aufgaben, die ich zu erledigen habe. You'll be fine. Ihr werdet schon zurechtkommen. We could not even comprehend that. Wir könnten das überhaupt nicht verstehen. We had this God who was sometimes on the throne, sometimes he wasn't on the throne. Irgendwie gibt's dann einen Gott für uns, der manchmal da ist und manchmal nicht da ist. You got any inside information on the Lord tonight? Hast du irgendwie eine Insider-Information, was der Herr so treibt heute? I heard he isn't going to be around for about 5 more years. Ich hörte, dass für 5 Jahre nicht da sein wird. Could you? I mean, it would be unfathomable. Das wäre für uns völlig unverständlich. Heaven is about being together. Der Himmel geht ist darum, dass wir gemeinsam Gemeinschaft haben. And I believe this is where the power of prayer lies. Und ich glaube auch, dass da die Kraft des Gebetes liegt. Anything. You ask. Alles, was ihr als Gemeinschaft bittet. You decide what you want. Ihr entscheidet euch, was ihr wollt. Anything you ask. Alles, was ihr bittet. I will do. Werde ich tun. And I think that this morning prayer. Und ich glaube, dass dieses Morgengebet. Is going to drive this church like the back of a rocket with a. Let me start all over. This. These prayer meetings are going to drive this church. Diese Gebetstreffen werden diese Gemeinde like the rocket engine on the back of a rocket. Werden wie ein Raketenantrieb unsere Gemeinde treiben. It's going to propel us. Es wird uns vorwärts treiben. We're going to see things we've never seen before. Wir werden Dinge sehen, die wir vorher noch nie gesehen it's haben. It's so much different than hey, I'll pray and you'll pray and we'll all pray somewhere. Es ist so anders, als wenn Individuen einzeln füreinander beten. What's the difference? Wo ist der Unterschied? You pray at home, I'll pray at home. Du betest zu Hause und ich bete für mich zu Hause. No, there's a difference. Es gibt einen Unterschied. They came together. Sie haben sich versammelt. These people walked from the other side of Judah. Diese Leute sind von der anderen Ende des Staates they Judah all gekommen. Came together. Die sind gemeinsam, haben sich versammelt. Jehoshaphat was in the middle. Josaphat war in der Mitte. And then he declared. Und dann hat er einen Ausruf gemacht. Oh Judah, trust in the Lord. Und er sagte, oh Judah, vertraut dem Herrn. He will establish you. Wird euch etablieren. Trust in his prophets, you will have success. Vertraut den Propheten, ihr werdet Erfolg haben. And the Lord destroyed these armies. Und der Herr zerstörte die angreifenden Armeen. There was not one left. Und es blieb nicht ein einziger übrig. I think the key. Der Schlüssel dazu. As we join together with anticipation. Wenn wir uns gemeinsam in Erwartung versammeln. Isaiah 56 says coming that God will bring us to his house and make us joyful. In Jesaja 56, er wird uns in sein Haus bringen und freudig stimmen. What could make us joyful? Was könnte uns denn nun freudig stimmen? More mehr than seeing the hand of God move in our midst. Als dass man die Hand Gottes in unserer Mitte sich bewegen sieht. What could make teenagers more excited about God? Was könnte Teenager mehr für Gott bewegen? Than seeing God move. Als dass man Gott sich in der Mitte bewegen sieht. Why are some teenagers just totally in another on another planet? Warum sind manche Teenager eigentlich auf einem anderen Planeten? Wandering in their minds. Und sie in ihrem Verstand ganz woanders. They have never seen God move in their life. Sie haben Gott niemals in ihrem Leben sich bewegen God sehen. God is just a thought, a concept, a philosophy. Für sie ist Gott ein Gedanke, ein Konzept, eine Philosophie. Something mom and dad believes. Etwas, was die Mama und der Papa glauben. But it's never hit them. Aber es hat sie niemals berührt. That we are dealing with a real God. Dass wir tatsächlich mit einem lebendigen Gott who zu tun haben. Not play games. Der keine Spielchen spielt. And this is the power. Und das ist die Kraft. This is the joy. Die Freude. That God brings us. Die Gott uns bringt. And God says, I want to do something. Und er sagt, ich will etwas tun. Isaiah 43:19. In Jesaja 49:19. Behold, I do something new. sehet, ich mache etwas Neues. And now it will spring forth. Und jetzt wird es hervorkommen. Will you not be aware of it? Wirst du dir nicht bewusst sein darüber? I will make streams in the desert. Ich werde Ströme schaffen in der Wüste. I will bring waters in the wilderness. Und ich werde Wasser in die Wüste bringen. I will do it. Ich werde das These tun. Are the things I will do. Und das sind die Dinge, die ich tun werde. And the key is, und der Schlüssel ist, we are together. Dass wir gemeinsam da drinnen sind. Hebrews chapter 10. Hebräer 10. And verse 23. In Vers 23. Let us hold fast the confession of our hope. So lasst uns nun das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Remember last week. Erinnert euch an letzte Woche. Two weeks ago, oder vor zwei Wochen, Luke 18:8, in Lukas 18:8, truly I tell you, wahrlich ich sage euch, I will bring about justice for them as soon as possible. Ich werde Gerechtigkeit bringen, sobald das möglich. I will bring justice for my elect speedily. Ich werde für meine Auserwählten die Gerechtigkeit schnell herbeiführen. For you and me, that means this. Für dich und mich bedeutet das Folgendes. If there's any promises in this Bible, wenn es Verheißungen gibt in diesem Buch, that we are standing on, auf denen wir stehen, and nothing's happening, und nichts passiert, God will do it speedily. Wird Gott das trotzdem mit Eile durchführen. Lord, I'm in a relationship. Herr, ich bin in einer Beziehung. And it's not working to the good. Und es funktioniert nicht so, wie ich mir das I'm vorstelle. Crying for justice. Und ich rufe nach Gerechtigkeit. You gave us over 7,000 promises. Es gibt 7,000 Verheißungen, die du uns I'm gegeben hast. Crying for justice. Und ich rufe nach Gerechtigkeit. I'm crying for my rights. Und ich rufe nach meinem Recht. You said in everything, give thanks, for this is your will. Du hast gesagt, in allem sei dankbar, denn das ist der Wille Gottes. All things are for our sake. Alles dient zu unserem Guten. No good thing with you will you withhold. Und nichts Gutes wird er dir enthalten. John 14:14, you said, ask and I'll do anything. In Johannes 14:14, bitte und ich mache alles für dich. I'm your child. Ich bin dein Kind. These are my rights. Und das sind meine Rechte. I'm crying to you. Und ich bete zu dir. For the fulfillment of your promise. Um die Erfüllung deiner Verheißung. Now look at this. Let us hold fast the confession of our hope. Vers 23. Lasst uns nun das Bekenntnis unserer Hoffnung unwandelbar festhalten. Don't stop bringing the promises of God to him. Das heißt, hör nicht auf, die Verheißung Gottes, Gott an seine Verheißung zu erinnern. That means prayer. Das heißt Gebet. That means we meet together. Das heißt versammeln. And we believe God for things that will change not only our lives and not only other people's lives, but a nation's destiny. Und somit wird nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das unserer Umgebung oder eine ganze Nation verändert. Let us hold fast the confession of our hope. Lasst uns nun das Bekenntnis unserer Hoffnung festhalten. Without wavering. Unwandelbar. For he who promised is faithful. Denn treu ist er, der es verheißen hat. And let us consider how to stimulate one another to love. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und ja zur Liebe and reizen. Good deeds. Und zu guten Werken anreizen. Stimulating one another. Und aufeinander Acht haben. It's a very strong word. It's provoke. Es ist einander herauszufordern. It's the same word in Acts 15:39. In Apostelgeschichte 15:39. When Paul and Barnabas had this fight. Wo Paul und Barnabas diesen Kampf hatten. They had contention. Und sie hatten Zwist miteinander. They provoked one another. Haben einander herausgefordert. And here in a godly way it says provoke one another. Und hier steht in einer gottseligen Art und Weise einander herauszufordern. Provoke one another. Zu ermuntern. In a good way. In einer guten freundlichen Art. Provoke activity. Eine Aktivität. Provoke love. Herauszufordern, eine Liebe. I always purpose to have new songs. Ich bezwecke es, neue Lieder zu haben. To break up familiarity in the worship. Um eben eine Gewohnheit oder eine Zuvertrautheit im Gesangsgottesdienst zu vermeiden. I tell my wife, I've got to get a new song. Ich sage meiner Frau, ich muss ein neues Lied for haben. For the church, a new song. Für die Gemeinde ein neues Lied. I've got to search high and far and everywhere for a new song. Ich suche weit und breit in allen Richtungen nach neuen Liedern. When I'm in Baltimore. Wenn ich in Baltimore bin. I'm preoccupied with a new song. Dann suche ich nach neuen Liedern. I said to my wife, when I get back, they gotta have a new song. Wenn ich zurückkomme, muss es ein neues Lied geben. It's a gift. Es ist ein Geschenk. It's provocation. It's provoking. Es ist herausfordernd. It's stimulating. Stimulierend. It's inspiring. Inspirierend. Moving the body. Es bewegt den Leib. Getting us out of familiarity. Und es reißt uns aus dieser Vertrautheit heraus. Watch, verse 25. Vers 25. Not forsaking our own assembling together. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. As is the habit of some. Wie es bei einigen Sitte ist. But encouraging one another. Sondern einander ermuntern. And all the more as you see the day drawing near. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahet. Forsaking. Not forsaking. Nicht verlassen. This is such a powerful word. Das ist ein kraftvolles Wort. In the Greek. Im Griechischen. It means to abandon. Das heißt zu verlassen. To leave or abandon one's responsibility. Die Verantwortung zu verlassen oder im Stich zu lassen. Without due notice. Ohne dass man es überhaupt bemerkt. With no regard. Ohne eine Achtsamkeit. For the consequence it bears on you or others. Für die Konsequenzen, die es für dich selbst oder andere hat. It's the same word that would be used of a father who just leaves his family. Das ist dasselbe Wort für einen Vater, der vielleicht seine Familie verlässt. Wake up one morning and mom's gone. Eines Tages, du wachst auf in der Früh, die Mama ist weg. Hey, where's mom? Wo ist die Mama? Gone. Die ist fort. Desertion. Desertiert. You're on the battle line. Du bist auf einer Kriegsfront. You got soldiers next to you. Und du hast Soldaten neben dir. You're depending on them. Du vertraust auf sie, du verlässt dich auf sie. Hey Joe, cover my side. Joe, gib mir Rückendeckung. Yeah, I'm moving up. Ich bewege mich vor. Warte. Joe! Joe, wo bist du? Joe! Joe! He's gone. Weg. Gone. Desertion. Er hat desertiert. Same word. Dasselbe Wort. Don't desert the assembly. Lass die Gemeinde nicht im Stich. Don't abandon the church. Lass die Gemeinde nicht im Stich. Don't forsake the assembling together. Lass nicht die Versammlung im Stich. Why would the writer use such a strong word? Warum würde der Schreiber dieses Briefes so ein starkes Wort benutzen? Only because it's such an important thing. Nur deshalb, weil es so eine wesentliche Sache ist. As is the habit of some. So wie es eben die Gewohnheit mancher ist. You know what a habit is? Weißt du, was eine Gewohnheit ist? It is a consistent. Es ist eine beständige. This is the definition of Stephen Covey. Das ist von Stephen Covey die. A consistent, often unconscious pattern. Eine beständige, oft unbewusste Art. That daily expresses our character. Die in der täglichen Umgang unseren Charakter definiert and produces our effectiveness und sie produziert unsere Effektivität or ineffectiveness. Oder auch Uneffizienz. They can be learned, sie können gelernt werden and they can be unlearned. Oder sie können übernommen und nicht gelernt werden. Habits. Das sind Gewohnheiten. But I love this next word, das nächste Wort. But encourage one another. Aber ermuntert einander. And this is the Greek word, parakleo. Und das ist das griechische Wort Parakleo. Billy speaks Greek. Who else speaks Greek? Is Yorgos here tonight? Billy, Parakleo, right? Yorgos Parakleo. What does it mean? Was heißt das? Come beside me, right? Neben mich kommen. Parakleo. Parakleo. Beside to come. Neben mich treten. It's a call to be with me. Es ist ein Ruf, eine Aufmunterung neben Parakleo. Mich zu treten. Parakleo. Encourage one another. Einander zu ermuntern. It doesn't mean, hey, why don't you go do that? Das heißt nicht, hey, warum gehst du nicht da hinüber? It means this, hey, why don't we go do that? Das heißt, warum gehen wir nicht gemeinsam da hey, hinüber? Hey, why don't you come to prayer with me? Warum kommst du nicht zum Gebet hey, mit mir? Hey, why don't you come to church with me? Komm mit mir in die Gemeinde. Hey, we're going out with the guys, why don't you come with me? Wir gehen aus mit den Burschen, warum kommst du nicht mit Parakaleo, mir? Come along. Parakaleo, komm mit mir. Come on, come along. Komm mit mir. We're going to the house of God with joy. Would you like to come along? Kommen zum Hause Gottes mit Freude, kommst du mit mir. And this is the key. Und das ist der Schlüssel. Whatever I do with joy, was immer ich mit Freude mache, it's easy to get someone to come along. Es ist leicht, jemanden mit dir mitzubewegen. This is the foundation of grace. Das ist die Grundlage der Gnade. We talked about this on Wednesday. Und darüber haben wir am Mittwoch gesprochen. How people profane the Sabbath. Wie Leute den Sabbat in den Schatten stellen. Through human effort. Durch menschliche Anstrengungen. Two things we do. Zwei Dinge, die wir tun. Number one, we doubt the power of God to to help me do something he desires with joy. Dass ich vertraue dem, oder ich misstraue dem Charakter Gottes, dass ich etwas tun kann, das mir Freude macht. Right? That God will do it, Philippians 2:13. Nämlich, dass Gott das in meinem Herzen vollbringen wird. It is he that works in me. Denn er ist es, der in mir wirkt. He does it. Er macht das. He works in me. Er arbeitet in mir. Both to do it, sowohl das Vollbringen, and to wanna do it. Und auch das Wollen zu erschaffen. God's doing it. Gott erschafft it's das the Wollen. Sabbath. Es ist dieser Sabbat. It's his rest. Das ist seine Ruhe. We entered into his rest. Und wir sind in seine Ruhe eingetreten. The law is gone. Das Gesetz ist weg. It's the day of grace. Und es ist der Tag der Gnade. Where God works through me. Wo Gott durch uns arbeitet. And it's a miracle. Und das ist ein Wunder. And we're in the Sabbath. Und wir sind im Sabbat. But it warns, don't profane the Sabbath. Aber es ist eine Warnung, dass wir den Sabbat nicht beschmutzen. Yeah, number two. Zweitens. I can do this. Ich kann das. Oh, I can get up. I can be at prayer. Ja, einfach, ich kann zum I Gebet was in the army. Ich war im Armee. We got up at 3:30 every morning. Um 3:30 Uhr sind wir aufgestanden jeden Morgen. It's going to be no problem. Ist für mich absolut kein Problem. Yeah, it is a problem because you're coming in the flesh. Es ist schon ein Problem, wenn du dann im Fleisch kommst. Trust in the Lord. Vertraue auf den Herrn. That means we're all believing that God will do it. Das heißt, wir glauben gemeinsam, dass Gott das vollbringt. Even the ones who are strong in the natural. Selbst jene, die im Natürlichen stark sind. Are crying out to God and saying, God, I can do this in the flesh, but I don't want to. You do this. Beten zu Gott und sagen, ich kann das im Fleisch tun, aber ich bitte dich, dass du es vollbringst. The ones who are night people who can't get up in the morning. Und jene, die Nachteulen sind, die nicht in der Früh aufstehen können. Their eyes don't even open till like 9 o'clock. Ihre Augen sind verklebt bis 9 in der Früh. Like they're up physically, but mentally they're asleep. Sie sind körperlich auf, aber irgendwie der Geist schläft. Like most people, they get up like 6:30, 7 in the morning physically. Die meisten stehen auf um 6:30 Uhr körperlich. You know, then mentally it's about 10. Mental ist ein Delay von 2 Stunden. Yes, yeah, spiritually it's about noon, right? Also geistlich ist es noch ein halber Tag, der nachhinkt. There's just this like delay. Es sind lauter Verspätungen, die da eintreten. But watch this, as we honor the grace of God. Aber während wir die Gnade Gottes ehren. Believing that God will do these things. Und glauben, dass Gott diese Dinge vollbringen wird. Once I'm skiing down the slopes of His grace. Und wenn ich einmal diese Hügel seiner Gnade hinunterskifahre. Right. And I'm just, wow, I'm just flowing in joy. Und ich fliege da in der Freude hinunter. I don't even know how I got in this thing. Und ich weiß gar nicht, wie ich da in diese Spur hineingekommen bin. I'm on this toboggan going downhill. Und ich bin da auf dieser Spur hinunter. And I'm thinking, this is incredible. Und ich denke mir, unglaublich. Prayers being answered. Gebete werden beantwortet. Christianity is exciting. Das Christentum wird plötzlich aufregend. Verses are popping out of anywhere. Und die Verse werden lebendig von jedem God Ort. Is real. Und Gott ist plötzlich and wahrhaftig then suddenly from that place, und plötzlich von diesem Ort you see your brother, siehst du deinen Bruder and you cry out, Parakaleo! Und du rufst zu ihm und sagst, Parakaleo, let's go! Lass uns weiterfliegen. Come on! Komm! Down the hill on the toboggan, get on! Hinunter den Hügel auf dem Schlitten. This is we're flowing in the spirit. Und das ist ein Bewegen im Geist. But how many of us we profane the Sabbath? Aber wie viele von uns beschmutzen diesen Sabbat? Are you going? Ah, gehst du mit? I was last week. Ah, letzte Woche war ich. I haven't seen you at prayer yet. Und dich habe ich noch überhaupt nie gesehen. That's sin. Das ist Sünde. That's wicked. Das ist böse. You need to repent. Du musst umkehren. All of what you did is just wood, hay and stubble. Und was immer du getan hast, ist Holz, Stroh und Stoppeln. It's nothing. Es ist nichts you mehr. You are under judgment from God. Und du bist in einem Gericht von Gott. You're glorying in the flesh. Und du verherrlichst das Fleisch. This is not what we want. Und das ist nicht, was wir wollen. This is a bad smell. Das ist ein schlechter Geruch. This is manna for the next day that stinks. Das ist Manna, das wir sammeln für den nächsten Tag, das verrottet. The joy of the Lord is our strength. Aber die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Do you know, as we gather together, wenn wir uns versammeln, not forsaking, nicht die Versammlung verlassen, assembling together, die Versammlung verlassen, 2 or 3 are gathered, I'm there. 2 oder 3 versammeln sich, ich will auch mitmachen. Wait a minute, Lord. Herr, I thought I'm the temple of the Holy Spirit. Du glaubst, dass ich unten, I'm sorry. No, I thought I was the temple of the Holy Spirit. Ich habe gedacht, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. That means I can live my life alone. Das heißt, ich kann eigentlich mein Leben für mich selbst leben. Now, how about this one? Where two or three are gathered, I'm there. Nein, andersrum. Wie wär's damit? Wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich dort. Lord, you're confusing me. Herr, du verwirrst mich nun. We're two or three. Wo zwei oder drei. That means you got to do something together. Das heißt, man muss das gemeinsam tun. Together, because we're going to be together forever. Weil wir werden auch in der Ewigkeit gemeinsam sein. I don't like this. Das mag ich nicht. Well, you know what it says in John 12? Aber weißt du, was es sagt in Johannes 12? Unless a corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Wenn nicht ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es alleine. I don't need anybody. Ich treffe niemanden. I can pray alone at home. Ich kann auch zu Hause alleine beten. God is one spirit. Gott ist doch ein Geist. We all have access to him through one spirit. Wir haben alle zu ihm Zugang durch diesen einen Geist. Ephesians chapter 2 and verse 18. In Epheser 2, Vers 18. And he's showing us the breath. Und zeigt uns das, den Atem, die Breite und die Höhe und die Tiefe seiner Liebe. Yeah, he's showing us. Ja, uns. There's a manifestation when we do things together. Es gibt eine Manifestation, eine Erweisung seiner Gnade, wenn wir gemeinsam tun. What did he pray in John 17 that we would be one? Was hat er gebetet in Johannes 17, dass wir eins seien? Right, one. Yeah, eins. He wants me to be one. Einer. No, you dummy, not one person. Nein, du Dummkopf, nicht eine Person. One unit, together. Einheit, gemeinsam. Unless a corn of wheat falls to the ground and dies. Wenn nicht ein Korn in die Erde fällt und stirbt. Dies to its natural strength. Es stirbt seiner natürlichen Stärke. To its natural weakness. Seiner natürlichen Schwäche. It abides alone. Dann bleibt es alleine. Unless a corn of wheat finds the Sabbath rest. Und wenn nicht ein Weizenkorn seine Sabbatruhe findet. Lord, Herr, I can do nothing. Ich kann gar nichts tun. I'm in my little box. Ich bin in meiner kleinen Schachtel. Deliver me. Befreie mich. I can do nothing. I fall into death. Ich falle in den Tod. And alleine. I trust you. Und ich vertraue dir. And I'm gonna read your word. Und ich werde dein Wort lesen. And it says, und es don't sagt, forsake the assembling together. Verlasse nicht die Versammlung. Oh no. Oh nein. Oh, that's so difficult, Lord. Oh, schwierig. Oh, you know me. Ja, du kennst mich ja nicht. I have never had a friend in my life. Einen Freund in meinem ganzen Leben hatte ich keinen. I'm frightened. Ich bin erschrocken. I'm frightened just to read the verse. Ich bin erschrocken, den Vers alleine auszusprechen. But Lord, I trust in you. Herr, ich vertraue dir. Like Jehoshaphat said, trust in the Lord. So wie du gesagt hast, Jehoshaphat, vertraue auf den Herrn. I'm going to go by faith. Werde ich nun im Glauben einen Schritt vorne machen? Here I go. So gehe ich nun. I'm on my way, Lord. Ich gehe. I'm frightened. Ah, mein Herz zittert. Oh, there's the steps to the church. Ah, die Stiegen in die Gemeinde. I'm frightened. Ach, schwer ist but die Lord, einzelne I trust Stufe. In you. Ich vertraue auf dich. I'm going up the stairs. Jede Stufe gehe ich. There's the door. Da die Tür, oh nein. Oh, get behind me, Satan. Ach, hinter mich, Satan. Oh, I go by faith. Im Glauben wird die Tür aufgemacht. I'm here. Ich bin herinnen. Trusting you, Lord. Ich vertraue dir. Because this is your will. Weil das ist dein Wille. And you know what happens? Und was passiert? Glory. Herrlichkeit. Wow. I like this place. Ah, das ist schön hier. What's your name? Wie heißt du? My name? Ich heiße Glory. Herrlichkeit. Just call me Glory. Herrlichkeit. Hey, I like this. Das gefällt mir. The next time. Das nächste Mal. Hey, Parakaleo. Parakaleo. I'm going to the house of the Lord with joy. Ich gehe ins Haus des Herrn mit Freude. I'm going to prayer tomorrow morning. Do you want to come? Ich gehe morgen in der Früh zum Gebetstreffen. Willst du mitkommen? What time is it going to be at? Ja, welche Zeit wird das sein? Well, 6:30. Ja, 6:30 wie immer. I haven't been up at 6:30 since I was born. Ich war nicht auf 6:30 seit meiner Geburtsstunde. Well, you know what? Let's just trust the Lord. Aber lasst uns den Herrn vertrauen. Parakaleo, he'll do it. Er wird das vollbringen. You just jump on my joy and we'll go. Wir werden gemeinsam dorthin fahren. I'll pray. Ich werde beten. We'll have a coffee after. Wir werden danach Kaffee and a coffin haben und einen and fellowship. Gemeinschaft. Everyone will be there. Und alle werden da sein. Shall we go? Wollen wir gemeinsam gehen? Encouraging one another. Einander ermutigen. And more than that, God will do something. Und mehr als das, Gott wird etwas tun. We're believing him for miracles. Und wir glauben ihm für ein Wunder. We even saw a miracle last Friday. Letzten Freitag haben wir sogar eins gesehen. And we saw the kids last week. Und wir haben die Kinder gesehen letzte Woche. I don't know how many saw. There was 20 teenagers standing across the street watching our service. Letzte Woche haben 20 Jugendliche unseren Gottesdienst durch die Fenster beobachtet. You could not see them from here, but I could see them from right there. Von unten könnt ihr das nicht sehen, aber von hier sah man sie. Believing God together. Wir glauben Gott gemeinsam. Whatever you ask, was immer ihr gemeinsam betet, bittet, in meinem Namen, the Father will be glorified through the Son. Wird nun der Vater durch den Sohn verherrlicht sein. I will do it. Und ich werde das tun. Even more as we see the day approach. Je mehr noch, als wir den Tag annähern sehen. I want to leave this earth with a big bang. Ich will diese Erde mit einem großen Knall verlassen. I'm not talking about a bomb either. Und ich spreche hier nicht über mit einer Bombe. I will be so sad. Ich wäre so traurig. If the rapture comes tomorrow. Wenn die Entrückung morgen kommt. Ah, I never had a chance. Ich hatte nie die Gelegenheit. That much more fruit. Dieses viel mehr Frucht. Teenagers coming down the aisle. Die Jugendlichen, die herunterkommen. Putting their drugs on the floor. Die ihre Drogen auf den Boden legen. Flushing them down the toilet. Oder sie die Toilette runterlassen. Seeing God move in a big way. Und Gott sich bewegen sehen in einer großartigen Weise. I just want to see that. Wollt ihr das nicht sehen? Just want to be a part of it. Und Teil davon sein. I was reading one verse. I'll close with this. Ich habe einen Vers gelesen, damit will ich abschließen. It's in Hosea 4:9, I think. Und das ist in Hosea 4:9, glaube ich. 4:9, it says this. Sagt es folgendes. Like people, like priest. Die Leute, so wie der Priester. And I'm taking it out of context just a little bit. Und ich nehme das vielleicht aus dem Kontext ein the bisschen. The context is judgment. Der Kontext wäre das Gericht. Like the people get judged, the priest will get judged. So wie die Leute gerichtet werden, wird auch der Priester gerichtet. But it came to me as a rhema in a different way. Aber es kam zu mir als eine Offenbarung in einer anderen like Art. People, like priest. Die Leute sind so wie der Priester. No, like people. So wie die Leute. The people, ja, so wie the die priest Leute. Is like the people. Aha, der Priester ist so wie die Leute. Right, and vice versa. Und umgekehrt. We reflect one another. Wir reflektieren einander. You know, if you think about Samson, wenn du über den Samson nachdenkst, in Judges chapter 15, in den Richtern 15, I think it's verse 12, in Vers 12, it's the 300 men of Judah came to Samson. 300 Männer Judas kamen zu Samson. And they said, und sie sagten zu ihm, Samson, Samson, don't you know, weißt du nicht, that the Philistines are ruling over us? Dass die Philister über uns regieren? Don't you know that? Weißt du das nicht? Oh, ah, no, I didn't know that. Na, wusste ich nicht. Well, we came to bind you up and give you to the Philistines. Wir sind gekommen, um dich zu fesseln und ihnen zu übergeben. Samson? Samson? You want to bind him up and give him over? Du willst ihn binden und übergeben? This happened just before Samson went rotten. Das ist kurz davor passiert, bevor der Samson den Bach hinunterging. You know, we reflect one another. Wir reflektieren einander. The people reflect the pulpit and the pulpit reflects the people. Die Leute reflektieren die Kanzel und die Kanzel reflektiert the die Leute. The people reflect the vision and the vision reflects the people. Die Vision, die wir haben, reflektiert sich in unserer Versammlung und umgekehrt. Samson would have been a greater man of God. Samson wäre ein großartiger Mann Gottes. If these 3,000 men had come, wenn diese 3,000 Männer gekommen wären, and said, Samson, do you know that they're ruling over us? Samson, weißt du, dass die über uns regieren? Yeah. Ja. And I don't really care. Und es ist mir wurscht. Because the Spirit of God is on me. Weil der Geist Gottes auf mir ist. That's what we wanted to hear. Das wollten wir hören. Parakaleo. Parakaleo, gehen wir gemeinsam. Where you go, we go. Wo du hingehst, gehe ich auch hin. 1 Samuel 14. 1. Samuel 14. Jonathan is sneaking up on the Philistines. Jonathan belauscht die Philister. He's crawling over rocks. Und er kriecht über die Felsen. He's got his armor bearer. Und er hat seinen Waffenträger. And he says, und er sagt, look, schau, a garrison of the Philistines. Da oben ist ein Lager der Philister. Yeah, I see it. Ich sehe das. Hey, what the? You know what? Weißt du was? God can save with a few or with many. Gott kann retten mit wenig oder mit viel. What do you want to do? Was willst du denn tun? I want to attack. Ich will angreifen. I want to attack. Angreifen. Okay. Also bitte, ja. Whatever's in your heart. Was immer in deinem Herzen ist, lass uns tun. I'm with you. Ich bin mit dir. Okay, let's attack. Lass uns diese Philister two angreifen. Two men attack the garrison. Zwei Männer greifen ein Kampflager der Philister and an. And they won. Und sie haben gewonnen. Right? We reflect one another. Wir reflektieren einander. Friday there was 27 people in the morning for prayer. Am Freitag waren 27 Leute für Morgengebet we da. We kneeled together. Wir haben gemeinsam gekniet. And we believed God. Und wir haben Gott geglaubt. Do you know what that does for me? Weißt du, was das für mich als Pastor bedeutet? Do you know bedeutet? What that does for the team? Oder auch für das Team? Do you know what that does for the elders? Oder für die Ältesten? For everyone? Für jeden Einzelnen hier. Wow! Unglaublich. Wow! Wow! This is amazing. Das ist aufregend. Like people, like pastor. Pastor so wie die Leute. Like pastor, like people. Die Leute so wie der Pastor. When God is doing something. Wenn Gott etwas tut. Take a step of faith. Dann nimm einen Schritt des Glaubens. And say, Lord. Und sage, Herr. I can't do this. Ich kann das nicht tun. But you can. Aber du kannst es tun. I want to be a part. Und ich will Teil sein davon. Just once a month. Nur einmal im Monat. Come to morning prayer. Komm zum Morgengebet. It will so bless my heart. Es wird mein Herz segnen. It will so bless the Lord's heart. Und auch das des Herrn. And you know what? Und weißt du was? He's going to start to do things. Er wird Dinge tun. When we ask. Wenn wir ihn darum bitten. That he never did before. Die Dinge, die er nie vorher getan hat. Because we're together. Weil wir gemeinsam bitten. Amen. Amen. Let's pray. Thank you. So maybe you're here tonight and you've never received the Lord. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast den Herrn niemals empfangen. Just for a moment. Für den Moment. If you die tonight. Wenn du jetzt heute Abend stirbst. And you do not know where you will go. Und du weißt nicht, wohin du gehst. You have no sense of security with God. Keine Sicherheit mit Gott. You don't know the Lord. Du kennst den Herrn nicht. But you want to. Aber du würdest gerne ihn kennenlernen. Then let's pray together. Dann lass uns gemeinsam beten. Pray something like this. Und du kannst so ähnlich beten. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. I want to be your child. Ich will dein Kind sein. Receive me. Und empfange mich. I want to know you. Ich will dich kennenlernen. To walk with you. Mit dir gehen. I want to go to heaven when I die. Und will in den Himmel kommen, wenn ich sterbe. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. I am hopelessly lost. Und ich bin hoffnungslos verloren. Please. Bitte. Take away my sin. Nimm die Sünde hinweg. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Jesus died. Jesus ist gestorben. He was buried, wurde begraben. And he rose from the dead on the third day. Und ist am dritten Tag auferstanden. He is alive. Er lebt. And he is present in this room tonight. Und er ist gegenwärtig heute. In the spirit. Im Geist. And he wants to come into your heart. Und er will in dein Herz kommen. If there's someone here tonight, wenn hier jemand Abend heute hier ist, who just wants to be really refreshed, der erfrischt werden will and cleansed of something, und gereinigt werden will von etwas, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we want to be one, wir wollen eins sein, and sin separates us from one another. Und die Sünde, die trennt uns voneinander. Cleanse us, Lord. Herr, reinige uns. Sin separates us from you. Und die Sünde trennt uns auch von dir. Father, we want to see things this year we've never seen before. Vater, wir wollen Dinge sehen, die wir noch niemals zuvor gesehen haben. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. We pray tonight. Und wir beten heute Abend. Cleanse us. Reinige uns. Renew us. Und erfrische uns. We ask. Erneuere uns. In Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen.